bei Gott. Das habt ihr, Nathan. Das habt ihr. Eure Hand. Ich schäme mich, euch einen Augenblick verkannt zu haben. Und ich bin stolz darauf. Nur das Gemeine verkennt man selten. Und das Seltene vergisst man schwerlich. Nathan, ja, wir müssen Freunde werden. Sind es schon? Wie wird sich meine Rächer freuen? Und, welch eine heitere Ferne schließt sich meinen Blicken auf. Kennt sie nur erst. Ich brenne vor Verlangen. Wer stürzt dort aus eurem Hause? Ist's nicht ihre Daya? Ja, wohl? So ängstlich? Unserer Rächer ist doch nichts begegnet? Sechster Auftritt. Die Vorigen und Daya eilig. Nathan! Nathan! Nun? Verzeiht, edler Ritter, dass ich euch muss unterbrechen. Nun, was ist's? Was ist's? Der Sultan hat geschickt. Der Sultan will euch sprechen. Gott, der Sultan! Mich? Der Sultan? Er wird begierig sein zu sehen, was ich Neues mitgebracht. Sag nur, es sei noch wenig oder gar nichts ausgepackt. Nein, nein, er will nicht sehen. Will euch sprechen. Euch in Person und bald. Sobald ihr könnt. Ich werde kommen. Geh nur wieder, geh. Nehmt ja nicht übel auf, gestrenger Ritter. Gott, wir sind so bekümmert. Was der Sultan doch will. Das wird sich zeigen. Geh nur, geh.